Um Musik aus Frankreich geht's heute Nacht im Soundcheck vom Deutschlandfunk. Das war gerade ein etwas längerer Ausflug in, sagen wir, psychedelische Gefilde. Los ging die Reise auf Lolas Spielplatz, dann wurde ein Mädchen des Schattens besungen und gerade eben war eine Etüde zu hören. Eine von 5 Geräuschetüden, die Etude Pathétique von Pierre Schaeffer. Schaeffer war der Vater der Musique Concrète. Zusammen mit Pierre Henry kollagierte er erstmals Ende der 40er Jahre alle möglichen Umweltklänge zusammen. Anfangs mit Hilfe von extra angefertigten Schallplatten mit geschlossenen Rillen, die einen Klang immer wieder wiederholen konnten. Die Etude Pathétique von Pierre Schaeffer entstand 1948 und klingt so, als ob ein DJ unserer Tage eine Zeitmaschine bestiegen und Pierre Schaeffer ein paar Platten aus der Zukunft mitgebracht hätte. Das erste Stück dieser Collagentrilogie kam aus dem Jahr 1996. Lolas Playground heißt es, zu finden auf einer CD von Juan Trip, der nennt sich wirklich so, und danach gab es noch Fille de l'Ombre von Dashiell Hedayats LP Obsolete. Die Platte erschien 1971 und als Backingband von Dashiell Hedayat war da das komplette Line-up der anglo-französischen Band Gong zu hören. Dashiell Hedayat ist eines von vielen Pseudonymen eines französischen Dichters und Übersetzers von Dylan und Cohen-Texten. Wie er wirklich heißt, konnte mir auch mein Lexikon über die französische Pop- und Rock-Szene nicht sagen. Zum Ende der ersten Soundcheck-Stunde mit Musik aus Frankreich noch ein kostbarer Fund von einem Flohmarktbesuch in Paris in diesem Sommer. Le Djinn mit Oui, Oui, Oui, Oui und zur Einstimmung davor noch ein eher untypisches Stück von einer meiner Lieblingsbands aus Frankreich, von Raoul Petit. Puisque tu m'aimes heißt ihr Chanson, weil du mich liebst.